Erstaunlicherweise hatten aber die Archäologen William Coe und Gordon Wiley schon vor 70 Jahren nach einer Vermessung der klassischen Maya-Städte eine solche Interpretation der städtischen Organisation und des Landschaftsverbrauchs in Frage gestellt. Wie wir heute wissen, waren selbst die bekanntesten Maya-Zentren wie Copan und Tikal alles andere als kompakt. Vielmehr praktizierte man dort ein agrarbasiertes Städtewesen niedriger Dichte, wie es an anderer Stelle genannt wurde. Das bedeutet, dass die Bevölkerung nicht dicht zusammenlebte, sondern sich mit 1 bis 10 Personen je Hektar relativ weitläufig verteilte. Man hatte nicht die Felder draußen und die Politik drinnen, sondern die Anbauflächen lagen überall innerhalb der städtischen Infrastruktur und in den Wohngebieten. Außerdem hatten die Städte kein kleines Zentrum, sondern sie erstreckten sich über mehr als 100 Quadratkilometer. Ein Beispiel ist Tikal. Hier zeigen neueste Vermessungsdaten ein Netzwerk aus Wassergräben, Wohnungen, Wasserreservoiren und mehreren Pyramiden, das sich von einem einzigen Hügel aus über 200 Quadratkilometer in die umgebende Landschaft erstreckte. Ähnliche Erkenntnisse gewann man mit neuartigen Methoden der Vermessung aus der Luft auch an anderen Stellen quer durch die Welt der Maya, von Copan bis nach Caracol. In fast allen Fällen fanden die Wissenschaftler keine isolierten städtischen Knotenpunkte, sondern riesige Landschaften mit kleinen und großen Zentren, die durch weitläufige landwirtschaftliche Flächen, Wohngebiete, Verkehrswege und ein kompliziertes, verflochtenes System aus Dämmen, Wasserreservoiren, Abflüssen, Kanälen und Sümpfen verbunden waren. Das Ganze konnte die wachsende Bevölkerung selbst in der trockensten Jahreszeit noch ernähren. Lisa Lucero, Professorin an der University of Illinois, eine führende Maya-Forscherin, formuliert es so. Nachdem die klassischen Maya schon seit über 1 Jahrtausend in der Gegend waren, wussten sie, wie wichtig Wasser und fruchtbare, landwirtschaftlich nutzbare Böden sind. Letztere verteilten sich auf unterschiedlich große Flächen, in denen sich eine dezentrale Verteilung landwirtschaftlicher Siedlungen widerspiegelte. Diese Form des Städtebaus mit niedriger Dichte war eine logische, innovative Lösung. Auch die Wirtschaft der klassischen Maya war weitaus vielseitiger und höher entwickelt, als es häufig dargestellt wurde. Wie Archäobotaniker nachweisen konnten, trug neben den wichtigsten Getreidesorten auch der Anbau von Avocados, Ananas, Sonnenblumen, Tomaten und Maniok zu einer Siedlungs- und Lebensweise bei, die vielgestaltiger war, als es die Bilder von endlosen Maisfeldern erwarten lassen. Auch die Analyse der heutigen Wälder im Umfeld der klassischen Maya-Zentren zeigt, dass die Bewohner dieser urbanen Netzwerke die Pflanzen der tropischen Wälder aktiv bewirtschafteten und wirtschaftlich nützliche Arten förderten. Das hörte bei den Pflanzen nicht auf. Von den klassischen Maya weiß man, dass sie wilde Truthähne und Hirsche einfingen, fütterten und mästeten, um sie als wichtige Proteinlieferanten zu nutzen. Insgesamt sprechen die Wissenschaftler heute nicht von endlosen Anbauflächen mit Monokulturen, sondern von vielseitigen Waldgärten als nachhaltigen Nahrungsquellen für diese Städte. Ethnografische Studien an und Berichte von heutigen Maya-sprechenden Gemeinschaften ergeben, dass zu dieser Form des Ackerbaus, der auch als Milpa oder Kol in der lokalen yucatekischen Sprache bezeichnet wird, die Nutzung zahlreicher Getreidesorten und eine Verlegung von Feldern gehört, sodass verschiedene Teile des Waldes nachwachsen und Bodenflächen sich erholen können, bevor der Anbau an demselben Ort aufs Neue beginnt.